Ersterdies sind die Söhne Israels, Ruben, Simeon, Levi und Juda sowie Issachar und Sebulon. Zweiter dazu gehören auch Dan, Josef und Benjamin, Naphtali, Gad und Asser. Dritter die Söhne Judas waren Ger, Onan und Sela, wobei Ger wegen seines Ungehorsams gegenüber Gott sterben musste. Vierter seine Schwiegertochter Tamar gebar ihm Peres und Sera, so dass Juda insgesamt 5 Söhne hatte. Fünfter die Söhne von Peres hießen Hezron und Hamul. Sechster Sera hatte 5 Söhne, zu denen Simri, Isen, Heman, Chalkol und Dara gehörten. Siebter Karmis Sohn war Acha, der Israel ins Unglück stürzte, weil er verbotene Dinge aus dem Krieg behielt. Achter der Sohn von Isen war Asaja. Neunter Hezron hatte 3 Söhne, die Jeramel, Ram und Kelubai hießen. Zehnter Ram war der Vater von Aminadab, dessen Sohn Naasson ein Anführer des Stammes Juda war. Elfter Naasson war der Vater von Salma, und Salma war der Vater von Boas. Zwölfter Boas war der Vater von Obed, und Obed war der Vater von Ise. 13. Ise hatte mehrere Söhne, von denen Eliab der Erstgeborene war, gefolgt von Abinadab und Simea. 14. Die weiteren Söhne von Ise waren Netanil und Radai. 15. Osem war der 6. Sohn, und David war der 7. Sohn von Ise. 16. Ihre Schwestern hießen Zeruja und Abigail, wobei Zeruja 3 Söhne namens Abisai, Job und Asahel hatte. 17. Abigail gebar Amasa, dessen Vater der Ismaeliter war. 18. Kaleb, der Sohn von Hezron, hatte Kinder mit seinen Frauen Asuba und Jeriot, darunter Jeser, Sobab und Adon. 19. Nachdem Asuba gestorben war, heiratete Kaleb Ephrat, die ihm den Sohn Hur gebar. 20. Hur war der Vater von Uri, und Uri war der Vater von Bezaleel. 21. Später heiratete Hezron im Alter von 60 Jahren die Tochter von Maschir, die ihm Segub gebar. 22. Segub war der Vater von Jair, der 23 Städte im Land Gilead besaß. 23. Die Gesuriter und Aramäer eroberten jedoch viele dieser Städte, die alle den Nachkommen Maschirs gehörten. 24. Nach dem Tod von Hezron kam Kaleb nach Ephrat, und seine Frau Abia gebar ihm Aschor, den Gründer von Tekoa. 25. Die Söhne von Jeramel, dem Erstgeborenen Hezrons, waren Ram, Buna, Oren, Osem und Ahia. 26. Jeramel hatte noch eine andere Frau namens Atara, welche die Mutter von Onam war. 27. Die Söhne von Ram, dem Erstgeborenen Jeramels, hießen Maz, Yamin und Ika. 28. Onam hatte 2 Söhne namens Samai und Jada, während Samai die Söhne Nadab und Abisur hatte. 29. Die Frau von Abisur hieß Abihail, und sie gebar ihm die Söhne Achban und Molid. 30. Nadab hatte 2 Söhne, Selet und Apaim, aber Selet starb, ohne Kinder zu hinterlassen. 31. Der Sohn von Apaim war Jisai, dessen Sohn Sesan hieß, und Sesan hatte einen Nachkommen namens Ahelai. 32. Jada, der Bruder von Samai, hatte 2 Söhne, aber sein Sohn Jeter starb kinderlos. 33. Die Söhne von Jonathan hießen Pelet und Sasa, und dies waren alle Nachkommen von Jeramel. 34. Da Sesan keine Söhne, sondern nur Töchter hatte, besaß er einen ägyptischen Sklaven namens Jaha. 35. Sesan gab Jaha eine seiner Töchter zur Frau, und sie gebar ihm einen Sohn namens Attai. 36. Attai war der Vater von Nathan, und Nathan war der Vater von Sabbat. 37. Sabbat war der Vater von Eflal, und Eflal war der Vater von Obed. 38. Obed war der Vater von Jehu, und Jehu war der Vater von Asaja. 39. Asaja war der Vater von Heles, und Heles war der Vater von Eleasa. 40. Eleasa war der Vater von Sisemai, und Sisemai war der Vater von Salum. 41. Salum war der Vater von Jekamja, und Jekamja war der Vater von Elisama. 42. Die Söhne von Kaleb waren Mesa, der Vater von Sif, und die Nachkommen von Maresa, dem Gründer von Hebron. 43. Hebron hatte 4 Söhne, die Kora, Tapua, Rekem und Sema hießen. 44. Sema war der Vater von Raham, und Rekem war der Vater von Samai. 45. Der Sohn von Samai hieß Maon, und dieser war der Gründer der Stadt Bezur. 46. Eva, eine Nebenfrau von Kaleb, gebar Haran, Mosa und Gases, wobei Haran ebenfalls einen Sohn namens Gases hatte. 47. Die Söhne von Jedai waren Regem, Jotem, Gesan, Pelet, Epha und Saph. 48. Macha, eine weitere Nebenfrau. Von Kaleb, gebar die Söhne Seba und Tehena. 49. Sie gebar auch Saph und Seba, welche die Gründer verschiedener Städte wie Medmana und Gibea waren. 50. Zu den Nachkommen Kalebs gehörten auch die Söhne von Hur, wie Sobal, der die Stadt Kirjat Jerim gründete. 51. Salma war der Gründer von Bethlehem, und Haref war der Gründer von Bet-Gader. 52. Sobal, der Gründer von Kirjat Jerim, hatte Nachkommen, zu denen Harö und die Hälfte der Menühoter gehörten. 53. Zu den Familien von Kirjat Jerim gehörten verschiedene Gruppen, aus denen später die Bewohner von Zora und Eshtaol hervorgingen. 54. Die Nachkommen von Salma gründeten Bethlehem und andere Orte, wobei sie auch Teile der Manahotiter stellten. 55. Schließlich gab es Familien von Gelehrten in Jabes, die von Hamad abstammten und zum Haus Reshab gehörten.